Amen. Amen. We thank our Father for his love for us. Wir danken unserem Vater für seine Liebe für uns. That he loves us so much. Weil er uns liebt. Continue to love us. Und uns weiterhin liebt. In spite of everything. Egal was ist. He said we have to be very careful. Er hat gesagt, wir müssen uns in Acht nehmen. Before we take decision, we have to make sure that decision is the one taking it. Bevor wir Entscheidungen treffen, müssen wir sicherstellen, dass er derjenige ist, der uns sagt, dass wir diese Entscheidung treffen sollen. He says Satan is trying to steal, kill and destroy. Der Teufel versucht zu stehlen, zu töten und zu zerstören. To destroy this ministry. Diese Gemeinde zu zerstören. That is what he revealed to me on Saturday. Das hat er mir am Samstagmorgen offenbart. He said, until our focus is him. Erst unser Fokus auf ihm Satan liegt. Will win. If we do not allow our focus to be him. Wird der Teufel gewinnen. Says Satan will win. Wenn unser Fokus nicht auf Jesus Christus ist. He said he's just after everybody's life. Weil er ist hinter jeder unserer Leben her. Praise the Lord. Halleluja. We talked about on Wednesday. We talked about baptism, and I would like to go there maybe later if we have time. Amen. Amen. And talk about it a little more and compare other things with it. But now we go to the message, which is Christ's vision, His ways, and His time. Die Vision von Christus, die Zeit und seine Wege. His vision is also called his dream. Kann man auch Traum nennen. What he revealed to you. Was er dir offenbart hat. Amen. Amen. Then his ways. Seine Wege. Then his time. Seine Zeit. Amen. Amen. His vision can also come through dreams to us. Seine Vision kann auch durch Träume zu uns kommen. Look at Joseph. Joseph zum Beispiel. Joseph hat geträumt about his life. Über sein Leben. God revealed his life to him. Gott hat ihm sein Leben offenbart durch einen Traum. Amen. Amen. The family bowed down before him. Die Familie vor ihm niederkniet. Amen. Amen. And it really happened. Und es ist wirklich passiert in seinem And Leben. This was after how many years? Und erst nach mehreren A Jahren. A lot of years. Somebody getting it. Joseph, let me see if I can get it. Because I have other things to go to. Let's go to Genesis 37. Joseph was 17 years old when he dreamed. Joseph war 17 Jahre alt, als er geträumt hat. And the manifestation came when he was 30 years old. Und die Manifestation kam, als er 30 Jahre alt war. Ah, praise the Lord. Amen. If you read, just let us go a little bit here. It says, and Jacob dwelt in the land wherein his father was, a stranger in the land of Canaan. 1. Mose 37:1. These are the generation of Jacob, Joseph being 17 years old. Was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of, you see, if you read it, then you can see that Joseph was 17 years old. Lesen wir, dass Joseph 17 Jahre alt war. Then in verse 5, it says, and Joseph dreamt a dream, and he told his brethren, and they hated him yet the more. You see it. Joseph was 17 years old when he dreamed. Joseph war 17 Jahre alt, als er geträumt hat. That dream did not come to pass until that dream tried him. Dieser Traum ist nicht zustande gekommen, erst als dieser Traum ihn geprüft hat. If God reveals things to you, that very thing is going to try you before it comes to pass. Offenbart wird diese bestimmte Sache dich prüfen, bevor sie stattfindet. If it is not difficult, it's not even God. Und wenn es nicht schwierig ist, ist es nicht Gott. I know we don't. His ways are so different. Weil seine Wege anders sind. Let me leave here, because we have other things to talk. To go into apart from that of Joseph. Amen. Amen. Christ's ways and the flesh ways are not the same. Die Wege von Christus und die fleischlichen Wege sind nicht gleich. The natural people have their ways. Die natürlichen Menschen haben ihre Wege. Christ have his own way. Christus hat seine eigenen Wege. Religious people, they die have their ways. The natural ways and the supernatural ways are two different ways. Is somebody getting it? Our ways as God's children should not be natural ways. Unsere Wege als Kinder Gottes sollten nicht natürliche Wege sein. It should be supernatural ways. Übernatürliche Wege. You know, we love testimony, but we don't love the test. Wir lieben Zeugnisse, aber wir lieben die Prüfung nicht. Without test, there's no money. Aber ohne Zeugnis, ohne Prüfung gibt es kein Zeugnis. You know, before you are promoted in your school or your class, you have to go through tests. Musst du erstmal bestimmte Tests bestehen. So also in Christ's world. Genauso auch in der Welt von Christus. What the Lord revealed to you. Das, was the word of God that you hear, the message you hear is going to, He's going to test you. Die wird dich prüfen. If you really believe it. Ob du wirklich daran glaubst. It's not God that is testing you. Es ist nicht Gott, it's the prüft. Word. Es ist das Wort. Like, no. Let me go to... Is it not John 12? Go to John 12. Johannes 12. John 12. Let me see. If we read from verse 44. Johannes 12, 44. Yeah. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. You are believing the message I'm preaching. You are not believing me, you are believing Christ that is in me. And he that seeth me, seeth him that sent me. You know, if we believe this, we will not even be afraid of outside. If Corona see you, we will see Christ. Wenn that's what Jesus sehen, is saying sehen, here. Sehen Sie Christus. Jesus is saying, if you see me, wenn mich sieht, you see the one that sent me. Siehst du den, der mich gesandt hat. And somebody sent you today. Und jemand hat dich heute who sent you? Christ. Christus. You have been sent by Christ today. Ausgesandt von Christus. He said, as the Father sent me, so also I sent you. Do you know that? So wie der Vater mich gesandt hat, habe ich euch gesandt. So if anybody sees you, it's jemand Christ. Sieht, sieht der Christus. Are you getting it? Mm. You know, we always separate it. No, it's me, it's not Christ. Von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. And he that seeth me, seeth him that sent me. If you see me anywhere, you are seeing Christ. Because he sent me. You are seeing somebody that sent me. And not just me. Are you getting it, please? I am come a light into the world. That whosoever believeth on me should not abide in darkness. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. If you believe Christ, nur an Christus you believe glaubt, his message, nur an seine Botschaft glaubt, you are, that is how you are the light of this world. So bist du das Licht der Welt. If you believe it and act on it, daran glaubst, and not just the hearer, also the doer. Amen. Amen. That's how you are the light of this so bist world. Du das Licht der Welt. Verse 47. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. I'm not the one that judges him personally. Bin ich die Person, die dich richtet? For I came not to judge the world, but to save the world. He that received me and received not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. I know God, you know, the word of God is God. God is the, you know, the word of God is Christ. Gottes Wort ist Christus. Is somebody getting it? Yeah. But here he says something. He said, I am not the one judging you, but my word. Man sagt nicht, ich bin derjenige, der dich richtet, sondern mein Wort richtet über dich. Are you getting something here? Then in verse 49. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And I know that his commandment, his truth, is the real truth. He is the real truth. Amen. Amen. Please, he's going to correct us. Wird uns love correction. Und Liebe Verbesserung. Amen. Don't hate correction at all. Nicht. You know, in Hebrew 12, go to Hebrew 12. Hebräer 12. Let me quickly go there. Hebrew 12. Don't be offended in correction. Wir sollten keinen Anstoß nehmen, wenn wir verbessert werden. It talks about correction here. In so many places, but let us go to that of Hebrew 12. Hebräer 12. From verse 5. We have 12, verse 5. He said, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht? Meine Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. When thou art rebuked of him. Wenn ihr gezüchtigt werdet von ihm. He said in verse 6. Vers 6. Susie, kannst du mir kurz so den Vers 6 sagen? Denn wen der Herr liebt, hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. For whom the Lord loved, he corrected and scourged every son, even whom he received. If you endure correction, wenn wir diese Züchtigung aushalten, God deal it with you as with sons. For what son is he whom the father corrected not? Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, der den Vater nicht züchtigt? Moses, can you help us to read verse 8? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. But if you without correction, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Somebody get in it. Mm-hmm. Amen. Amen. God bless it. Mm-hmm. Yeah. Then he said, furthermore, verse 9. We have. What is that? No, no, I said, krass, da steht der Bastard. Ach so, ist das eine Frage? Ach so. Can you see that there is bastard here? Mm-hmm. Praise the Lord. If you don't know him as your father, you are a bastard. There's also bastard in Christ's world. Und Königreich Gottes gibt es auch unechte Söhne. You don't allow him to help you to take decisions. Wenn du nicht zulässt, dass er dir you don't love his correction. Wenn du nicht zulässt, dass du diese Züchtigung annimmst. Amen. Amen. Then in verse 9 says, furthermore, we have our father of our flesh, which corrected us, and we gave them. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirit and live? Somebody getting something here. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? The natural father corrects you. Die natürlichen Eltern korrigieren uns. But we don't want the supernatural father to correct us. Aber wir wollen nicht, dass unser übernatürlicher Vater uns korrigiert. He said, for day, verily, for a few days, correct us after their own pleasure. But he, for our profit. Are you seeing something there? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Somebody get in it. He doesn't want to take anything away from you. Er will nichts von uns wegnehmen. He wants you to enjoy him. Er möchte, dass wir ihn genießen. Amen. He wants whatever he gives you, he wants you to enjoy. Was immer er uns gibt, wir das genießen. He wants you to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. Why is he one working for you? Während er für uns arbeitet. If not, you will be the one working. Sonst wirst du die Person sein, die arbeitet. And the load is so heavy. Diese Last ist so schwer. Und du wirst sie nicht tragen können. The flesh cannot carry the load. Das Fleisch kann diese Last nicht tragen. The flesh cannot inherit Christ's kingdom. Das Fleisch kann das Königreich Gottes nicht erben. It cannot get anything. Es kann nichts bekommen. He said that we might be partakers of his holiness. Verse 11. Now, no correction for the present seems to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Verse 12, he said, wherefore lift up your hands, which hang down on the feeble knees, and make straight path for your feet, lest that which is laid be torn out of the way. But let it rather be he. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. The natural ways and the supernatural ways are two different ways. Die natürlichen Wege und die übernatürlichen Wege sind nicht gleich. The natural ways are always so easy. Die natürlichen Wege sind immer sehr einfach. Amen. Amen. And we can understand it perfectly. Und das können wir nachvollziehen. Because we know if we are used to it. Weil daran sind wir gewöhnt. Amen. Amen. You know, our parents, they have lived it. Unsere Eltern haben uns das vorgelebt. It has been their life. They are used to that life. Sind gewöhnt an natural way. Das natürliche Leben. They are used to the system of this world. Sind gewöhnt an das System. They are used to the religious ways. Was sich an diese religiösen. But they are not used to Christ's ways. Richtlinien hält, aber sie halten. But they don't know Christ's ways. Und kennen nicht die Wege von Christus. The natural ways are the system of this world. Die natürlichen Wege ist das System dieser Welt. You know, somebody asked, you know, Mary. She asked to know his way. Maria hat um seine Wege gebeten. You know, when the angels came to her. Als der Engel zu ihr kam. And brought the news. Und die Botschaft gebracht. That she was going to have a son. Dass sie einen Sohn haben wird. Amen. You have to ask. Du musst sie fragen. The way. Wie funktionieren? Auf was für eine Weise? Because it's not going to be a natural way. Es wird nicht der natürliche Weg. Der supernatural Weg. Übernatürliche Weg. Whatever he revealed to you is never going to go through the natural way. Das wird nicht durch den natürlichen Weg. Der supernatural Weg. Durch übernatürliche Weg. Somebody getting it? We love the natural way so much. Aber wir lieben die natürlichen Wege. Quickly go to Luke 1. Lukas 1. Luke 1. Lukas verse 1. 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? He's asking him. The way, Which way am I going to go? Wie wird das funktionieren? How is it going to happen? Wie soll ich das umsetzen? You know, you don't just pick and choose what you want. Du entscheidest dich einfach so, was du it must willst. Be so way. Es muss seiner, somebody sein Weg sein. The ways of the Lord. Die Wege des Herrn. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And if you look at here, let me read it a little bit so that we get something more here. Verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Anything of Christ is supernatural. Alles von Christus ist übernatürlich und nicht natürlich. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, your cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. It's not because Elizabeth is the cousin. Nicht weil Elisabeth ihre Cousine ist. Elizabeth carries somebody that is going to prepare the way for Christ. Aber Elisabeth trägt jemanden, der den Weg für Christus vorbereitet. If it is not the cousin, could have even introduced somebody like that to Jesus. Amen. Es hätte auch jemand anderes sein können. Praise the Lord. Halleluja. And if you read it further, and you can see what the reaction of Mary. And this is the 6 months with her, who was called barren. There's no barrenness in Christ's world. Amen. Und hier sie ist jetzt in 6 Monaten, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Es gibt keine Unfruchtbarkeit im Königreich Gottes. There was a time I make a list of what I want him to do for me. Es gab eine Zeit, da habe ich eine Liste gemacht von den Sachen, die ich and all the list they are fulfilled today. Und heute ist diese Liste erfüllt. I made a list. You know, we want him to give you 1 million. Du willst, dass er dir 1 Million. And there is no evil plan for that 1 million. Und was ist mein Plan für diese 1 Million? Amen. Oh, Daddy. There is not evil plan for anything. Das ist mein Plan für die Sachen, die du haben möchtest. You know, Christ always knows the end before the beginning. Christus kennt das Ende vor dem Anfang. Is somebody getting it? I made the plan, I wrote everything out. And I kept it in my Bible. And you know, everything fulfilled. Und alles hat sich erfüllt. Then the children were in Nigeria. Damals waren meine Kinder. I said I want them to be here. Nigeria. Ich wollte, dass sie hier in Deutschland sind. We were not having stay, we want to be half stay. Wir hatten noch keine Aufteilung. We were not having house, we want to have everything. Amen. Amen. I did not go there and be looking at it and be watching it. No. I just wrote it and I pray over and I believe him, he has done it. Ich habe nicht die ganze Zeit über diese Liste meditiert, sondern ich habe es einfach aufgeschrieben, darüber gebetet und es dann abgegeben. It's, you know, you have to submit the bill to him. Du musst him. Diese Rechnung übergeben. Is somebody getting it? Submit it to him. Ist ihm übergeben. If any bill comes, say Father comes to Vater you. Ist an dich. Any bill? No, we don't even remember. We start planning how to pay it immediately. That bill did not come to you to pay, but to him. Rechnung ist nicht für dich, sondern für ihn, damit but because we are not used to him. Aber wir uns nicht an ihn we are not used to his system. Wir sind nicht an sein System gewöhnt. He never tell you pay, he said believe. Er sagt nicht zahl, sondern glaube. There's no place yet called pay. Nicht he said believe. Wir sollen glauben. Believe I am the giver. Dass er der Geber ist. You believe I am the provider. Dass er der Versorger ist. If anything comes, just remember, say, Father, this is his. Was kommt, erinnere dich daran, dass es für ihn ist. Is somebody getting it? But we are not used to him. Aber wir sind nicht an ihn gewöhnt. Our account speaks to us all the time. Unser Konto spricht ständig zu uns. Our body speaks to us all the time. Unser Körper spricht ständig zu uns. And we never even reply. Und wir antworten nicht. Jesus replied the fig tree. Jesus hat dem Feigenbaum geantwortet. He replied, he answered. The Bible says he answered hat the fig tree. Because the fig tree spoke. Weil der Feigenbaum something is going to things are speaking to us that we never reply. Aber wir antworten nicht. Our body keep on speaking, we never reply. Unser Körper spricht, wir antworten nicht. Amen. He is still the same yesterday, today, and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Er ändert sich nicht. If you look at here, Mary did not run to Joseph to inform Joseph. Maria ist nicht zu Joseph gerannt, um ihn zu informieren. You know, when we hear something from God, Number one is the pastor. Es wird zum Pastor gehen, nicht zu unseren physischen Eltern. Not that boy or not that girl or whoever. Mann oder dieser Frau. We are so consumed with the flesh. Aber wir sind so benebelt vom Fleisch. You go to the boy and if you know a placid into that pale boy's heart, he's going to dream of it certainly. In das Herz dieses Menschen, dieser Mensch wird natürlich irgendwann auch daran glauben und darüber träumen. If you look everywhere, cannot find what he wants, you say, let me also ask the way. The first, you look at it. Let us look at it. He said, Proverbs 38. And Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to the word. And the angel departed from her. And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah and entered into the house of Zechariah. And Salute, you know, he left, he did not run to Joseph. For us, it will be Joseph first. Sie ist nicht nach Joseph. What do you call it? Gerannt. Verlobten. Verlobten. Or what else? There's something they call it. There's something they call it yesterday. I heard Betruga. No, it's not Betruga. What did you call it? Courtship? Courtship. Okay. You know, they were, you know, courtship or whatever, you know, you know, Mary, today, you know, it could be Joseph, number one. Let's go to Matthew 1 and see something there. Matthew go to Matthew 1. Mary did not inform Joseph anything. Maria hat Joseph informiert. Let it be his way. Lass zu, dass seine Wege sind, die Wege von Christus. Amen. Let him walk for you. Lass zu, dass er für dich arbeitet. The flesh is so deadly. Das Fleisch ist tödlich. The flesh will destroy you. Das Fleisch wird dich zerstören. Satan designed it for destruction. Der Teufel hat es vorprogrammiert, um Matthew zu zerstören. Matthew 1. From verse 18 to 21. He said, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother, Mary, was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Are you getting something here? Mary did not even say this is what is the Holy Ghost or whatever it is. Maria hat nicht mal versucht, sich zu rechtfertigen und zu sagen, ey, das ist der Heilige Geist, das ist der Grund, weshalb ich schwanger bin, nicht weil ich dich betrogen habe. Joseph knew him. She was pregnant. Joseph wusste, dass sie schwanger ist. He thought that maybe, you know, he had slept with somebody else. Er dachte, vielleicht hat sie ihn betrogen. And Mary did not even explain to him. Und Maria hat sich nicht mehr erklärt. Is somebody, are you getting it? But why, look at verse 20. But why he thought on these things? Behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, the son of David, fear not to take unto thee Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. It's the angel that revealed to Joseph, and not Mary that revealed to Joseph. Dann offenbart hat, dass today it will be you revealing to that boy or to that. Aber heute werden wir die Person, die dieser anderen Person offenbaren wollen. Is somebody getting something here? Allow the Holy Spirit to reveal something. Lass you know, you don't go straight to that person and say, look at what God's revealed to me. You plan it. Go to the pastor straight. I thought this thing years ago. And the, you know, the pastor will pray over it. Der Pastor kann dafür beten. And God is, if God is the one that reveals it to you, he will surely reveal it to that person. Dann wird er es auch safe dem Pastor offenbaren. But I will never listen to the Holy Spirit. Aber wir hören den Heiligen Geist nicht zu. Wir wollen die Aufgabe des Heiligen Geistes übernehmen. Und die machen wir natürlich schlecht. He said, and she shall bring forth a son, verse 21, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. It's, you know, Joseph got the information. Now let me say revelation from the angel, from Engel selbst, from Christ, and not from Mary. Und nicht von Maria. You know, Jesus talks about the way to make heaven. Jesus spricht über den Weg, wie wir in den Himmel kommen. We don't allow the Holy Spirit to walk. Wir lassen nicht zu, dass der Heilige Geist arbeitet. We don't give him time. Wir geben ihm keine Zeit. We are so much in haste. Wir sind in Eile. If you start with Christ, that does not mean you are going to continue with him. God can reveal something to you and Satan take over immediately. The way is more important than the result. Der Weg ist wichtiger als das Ergebnis. You know, we can get the same thing. Wir können das gleiche bekommen. And our ways can be different. Aber wir haben es auf unterschiedliche Weise. If my way is Christ, your way is not Christ, and we are getting the same thing. Aber dein Weg nicht Christus ist. Your way is what is going to give you results. Weil unser Weg wird uns auch Ergebnisse geben. Result comes from the way. Dieses Ergebnis kommt aus dem Weg. You have been trained through that way. Durch dieser the Weg ways wird of Christ. Dich, and the other side is being trained through that way. Aber the ways of Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Mark 10. Markus 10. Mark 10. Mark 10. It seems you are back. Amen. Mm-hmm. Mark 10, from verse 23. Markus 10, 23. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eyes of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Jesus is telling us how to make heaven. Jesus sagt uns hier, the way to in heaven. In den Himmel kommen. The way to heaven. Weg in den Himmel. He said, with the flesh, it's impossible. Ist es unmöglich. It's only with him nur that mit ihm things are possible. Unmöglich. Your focus should be him. Your desire should be him. So your motive should be him. Motiv sollte ihn. Is somebody getting it? Then, if your motive is not him, Motiv it's of the flesh. Es vom Fleisch ist. You are not the one to preach to them. Und du bist auch nicht die Person, die zu ihm predigen sollte. Let the boys preach to whoever God revealed to you. Glaubst du, dass wenn es ein Mann ist, dass dieser Mann auch von Brüdern beraten wird und dass Brüder auch zu ihm predigen und nicht, dass du das übernimmst, wenn du die Frau wirst? The flesh wrestles against the spirit. Weil das Fleisch kämpft gegen den Geist. We don't even know the flesh. Wir kennen das Fleisch nicht. I wanted to go to Galatians, maybe later. Amen. Amen. With the flesh, you cannot inherit Christ's world. Mit dem Fleisch können wir das Königreich Gottes nicht erben. I want to quickly tell you before I continue about Satan and death. You know, they have something in common. Ich will euch kurz etwas erklären über den Teufel und Tod. Satan and death. Der Teufel und Tod. Both has been defeated. Beides wurde besiegt. That's Satan and death. Der Teufel und der Tod wurden besiegt. Death has been defeated. Der Tod wurde besiegt. Why? He killed Jesus. Weil er Jesus getötet hat. He killed Jesus, defeated him. Weil er Jesus getötet hat, hat es ihn besiegt. You know, Satan don't love death. Der Teufel liebt den Tod nicht. Once he comes to God's children, wenn es um Kinder Gottes geht, he knows that death fell into the trap that was set. Weil er weiß, dass by God. Der Tod sozusagen in die Falle Gottes gelaufen ist. For killing Jesus at all. Weil er nämlich Jesus getötet hat. Satan hates death. Hatte sozusagen ein Eigentor geschossen und deswegen hasst der Teufel den Tod, wenn es um uns Kinder. He knows that he cannot kill any child of God any longer. Weil er weiß, dass Kinder Gottes so, nicht getötet werden kann. Because he killed Jesus. Weil er Tod Jesus getötet hat. Jesus took everything. You know what to give death power to kill is sin. Gibt dem Tod die Kraft zu töten, es ist die Sünde. We just read Matthew 1 that said Jesus came to save us from sin. Jesus kam uns von der Sünde zu retten. Did you read it? He took the sin, your sin. Er nahm unsere Sünde. That's supposed to come to Satan to that Satan that caused us that death need to kill you. Die der Tod eigentlich gebraucht hätte, um uns zu töten, die hat Jesus genommen. And you know, and that's why when you said, you know, God is told, he said, Father, why have you rejected me? Jesus hat gesagt, weshalb hast du mich verweigert? Amen. Vater. Why? Because he became sin. Weil er zur Sünde wurde für God uns. Hates sin, but God he loves sinner. Die Sünde, aber er liebt uns Sünder. Is somebody getting it? He hates sin, but he loves sinner. Die Sünde, aber er liebt Sünder. You know, Jesus became sin. And Jesus he was rejected. Wurde zur Sünde und wurde verweigert. God rejected him. Gott hat ihn verweigert. So that he will not reject us any longer. Nicht mehr verweigern muss. Because we are not free. Wir you know, death killed Jesus. Der Tod hat Jesus. He fulfilled. You know, what supposed to give him power to destroy was you has been taken away from him. Zerstören hätte müssen, wurde von ihm weggenommen. So if you look at death and Satan, they are both losers. Deswegen der Tod war is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. But whosoever you yield yourself to, wie auch immer du dich aber will control your life. Der wird dein Leben kontrollieren. Amen. Amen. You know, in Romans 6:16. In Römer 6:16. Let's go there, please. Death is powerless. Der Tod ist kraftlos. So also Satan is powerless. Also ist der Teufel kraftlos. Until you give them power. Erst wenn du ihnen Kraft gibst. To destroy you. Zu zerstören. They can do nothing. Können sie nichts tun. Both. Beide. They are losers. Sind Verlierer. How do you give them power? Wie gibst du ihnen Kraft? If you reject Christ. Wenn du Christus verweigerst. Wenn du ihn ignorierst. In Romans 6. He said, "Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, his servant you are to whom you obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness." Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei denn der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. If you keep on disobeying Christ, wenn wir Christus weiterhin missachten, if you keep on disobeying him, wenn wir ihn missachten, you know, mistake, you know, sometimes we call things mistake. Das sind Dinge Fehler. Will it come, you know, if mistake keep on repeating itself, it's not a mistake. Immer wieder wiederholt, ist kein Fehler mehr. Praise the Lord. He revealed things to us. Er offenbart uns Dinge. Go to Isaiah 55. Isaiah. Let us go to Isaiah 55. Isaiah 55, 6 and 7. Isaiah 55, 6 und 7. Look at what he said here. Help us to know how to find his way. In 6 und 7 lesen wir, wie wir seinen, how to find his ways. Wie wir seine Wege finden. Then 8 and 9 talked about his ways. Geht um seine Wege und seine Gedanken. Then verse 11 or 10 and 11 reveals something else on, to us also. But first, let us go to 6 and 7. It says, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thought. And let him return unto the Lord, and he shall have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Amen. Amen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. What are you hungry of? Wonach hungern wir? Are you hungry of him? Wir hungrig auf Jesus Christus? He says, seek ye the Lord, while he may be found. Sucht den Herrn, solange er noch zu finden ist. He says, the one you are hungry of. Ist er die Person, nach der er sucht? Or you are just hungry to make it and eat. Sucht ihr nach Erfolg? You know, there are reasons why we come to. We have so funny reason why we come to Jesus Christ. Jesus Christus. I did not come to Christ because I love him. Ich bin auch nicht zu Christus gekommen, weil ich ihn geliebt habe am Anfang. I did not even know him. Ich kannte but ihn. I heard that he can solve my problem. Aber ich habe gehört, dass er meine Probleme that lösen kann. Why I came to him. Deswegen bin ich zu Jesus but gekommen. To him and I know that it's not about solving problems. Habe ich about erkannt, him. Dass es nicht darum geht, Probleme is zu lösen, getting it. Sondern Jesus Christus zu kennenzulernen. If after many years you are, your life is still like that, aber wenn nach so vielen Jahren you are in problem. Immer noch in dem Modus bist, dass er dein Problemlöser nur ist, dann hast du ein Problem. Amen. Amen. Let the wicked forsake his ways. The wicked. Your ignoring him make you wicked. Dass du ihn ignorierst, das macht dich gottlos. Your desire make you wicked. Deine Wünsche machen dich gottlos. Wicked is not just unbelievers. Gottlos sind nicht nur die Ungläubigen. You got the so-called God children that you know his ways, you hate it. Wenn wir seine Wege his truth, you hate it. Wenn wir seine Wahrheit you never love his correction. Wenn wir seine Züchtigung nicht lieben. You know, it can be so bitter. Sie kann bitter sein, love it. Aber liebe sie. If you don't love it, you wenn are sie nicht wicked. Lieben, dann gehören wir zu den Gottlosen. If you are offended in his correction, wenn wir seiner you are Züchtigung the wicked. Nicht uns darunter nicht demütigen it. Können, sind wir die Gottlosen. Is it the spirit or the flesh? Ist es Geist oder that Fleisch, you are hungry of? Wonach wir hungern. You know, Jesus says something in John 6. We will go there. Amen. Jesus hat das gesagt in Johannes 6. Put something here. Let's go there. John 6. Go to John 6. Johannes 6. Yeah, he talks about. You know, they were looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht. They were hungry of something, but not him. Sie waren hungry of food. Auf etwas, aber nicht auf Jesus. Somebody getting it. They were hungry or something. Auf Essen. That's why in the church it dass means it's either something pursuing you or you are pursuing something. Entweder wirst du von etwas gesucht oder du suchst etwas. They, you know, these natural people, they don't see you normal. All diese natürlichen Leute, sie denken, du bist nicht normal. They don't believe you are normal. Sie glauben nicht, dass du normal bist. John 6. It's true, we are not natural. Und das stimmt, wir sind nicht natürlich. In their world, we are not normal. In ihrer Welt sind wir nicht natürlich. But in our world we are normal. Aber in unserer Welt sind wir natürlich. They are the normal people. They are the people that are not normal. Sie sind die Leute, die nicht normal sind. It's like when Satan is looking at you. Satan sees you as evil. Wenn er Teufel dich sieht, sieht er dich als böse. And you are seeing him as evil. Und du siehst ihn so als böse. See you as evil. If he's going to speak to his agent, agents. Wenn er mit seinen Dämonen über dich redet. He's going to tell them, don't go to those evil people. Wird er sagen, geh nicht zu diesen bösartigen Leuten. Praise the Lord. Hallelujah. They were looking for him everywhere. Look at first from verse 26. Johannes 6. 26. Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle, but because you did eat of the loaves and were filled. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. You did not seek me because of what I call miracle. Wegen dem, was ich Wunder nenne. You are seeking me because of what you call miracle. Ihr sucht nach mir wegen dem, was ihr Wunder nennt, nämlich das Essen, das Brot, was ich vermehrt habe. What I call miracle. Das, that's ich not Wunder the reason nenne, you are seeking me. Ist nicht der Grund, weshalb ihr mich sucht. Then he said, labor not for the meat which perisheth. If what you are seeking is, you know, just a pleasure for some time. Und er sagt, wirkt nicht für die Speise, sie vergänglich ist. Wenn wir nach dieser Speise suchen, sollen wir lieber rauskommen. He said, labor not for the meat that perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Praise the Lord. Hallelujah. Then back to Isaiah 55. Zurück zu Jesaja 55. Vers 10 und 11. 10 und 11. Okay, Vers 8 und 9. 8 und 9. He said, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Is somebody getting something there? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. He wants his ways to be our ways. Aber er will, dass seine Wege unsere sind. Amen. In his kingdom, his ways should be your ways. Sollten seine Wege unsere Wege sein. If he reveal anything to you, wenn er dir etwas offenbart hat, it should be through his ways. Sollte das durch seine everything. Wege sein, wie wir das bekommen. Not in of the flesh. Und nicht durch fleischliche Wege. And that's why I know somehow, you know, it's a matter of time before we fall apart. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir abfallen. We listen to the voice of that flesh. Wir hören der Stimme des Fleisches zu. And that flesh. Und dieses Fleisch. Brings us down. Bringt uns down. Amen. Und uns zu Fall bringen. He said, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. He wants his thoughts to be our thoughts. Er will, dass unsere Gedanken seine sind. He wants his ways to be dass our seine Wege ways. Unsere sind. He can only walk through his ways. Er kann nur durch seine Wege arbeiten. Amen. Amen. If you have other ways, he cannot walk through them. Kann er nicht dadurch arbeiten? You are the one walking. Er ist nicht Teil davon. And Satan, if you are the one walking, Satan is walking. Wenn du derjenige bist, der arbeitet, ist es der Teufel, der arbeitet. Then 11 and 10 and 11. 10 und 11. He said, for as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. If you allow his way, wenn du zulässt, dass seine Wege deine Wege sind, once he say it is final. Wenn er sagt, if you allow his ways to be your way, the way you are going to do things, wenn du zulässt, is somebody getting so it? Zu machen, wie er es will. Are you getting something here, please? Amen. Amen. He says, so shall my word be that go forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. Ah. his ways, wenn wir zulassen, dass seine Wege unsere Wege sind, if you put him first, wenn wir ihn als erster Stelle sehen, how to achieve his ways, wie wir seine Wege kommen, you put him first, wenn er an erster Stelle you steht, desire him. Ihn he is the reason of everything. Er ist der Grund für alles. This is somebody getting it. It's not by the five senses. Nicht durch die fünf it's not by feeling, but nicht by durch Christ. Gefühle, sondern durch Christus. If you allow his way to be your way, zulässt, dass seine Wege deine once he say, what he said is final, nothing can change it. Dann ist das, was er spricht, auch final und das kann niemand ändern. We go to Joshua later. Wir werden zu Joshua auch gehen. We also go to, you know, this is Second Chronicle and see. He revealed, he said, I have given you Jericho. Ich habe dir Jericho schon gegeben. But you are going to do it. Du wirst es auf meine Weise tun. My ways is what is going to give you result. Du wirst diese Stadt auf meine Weise erobern. It's not about having that Jericho. It's about my ways. Es geht nicht darum, diese Stadt zu erobern, sondern es auf meine Weise. Because without my ways, you know, you can't even get the same thing. That is not what I want for you. Gleiche Ergebnis bekommen. Is somebody getting it? Aber es ist dennoch nicht mein Plan. Amen. You know, they can get Jericho through other ways. Sie können diese Stadt auch durch andere Wege erobern. Daddy, thank you. Amen. In John 14:6. Johannes 14. He said, "He is the way, the truth, and the life." Sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. He is the way. Ich bin der Weg. He should be your motive, your value. Er sollte unser Motiv sein. Amen. Amen. Your motive, your value. Motiv, unser Wert. Things can only work. Gehen können nur for you through his ways. Durch seine Wege. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us go to Zechariah 3. Zechariah 3. Zechariah 3. Das vorletzte Vers 6 und 7. Buch im Alten Testament. Zechariah. Vers? Are we there, please? Vers 6 und 7. Kapitel. Zechariah 3, so. Kapitel 3, 6 und 7. Who will help us to read? Okay, you have the English, okay. I need Deutsch. Okay, Schatz. Auch die Starken sind ausgezogen, und sie trachteten danach, umher zu ziehen auf der Erde. Und er sprach, geht und durchzieht die Erde, und sie durchzogen die Erde. Where are you reading? Zechariah. Ja, 6 oder 7? Zechariah 3. Zechariah 3. 6 und 7. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst einfach versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten. Und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Praise the Lord. Hallelujah. And the angel of the Lord protested unto Joshua, saying, thus said the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my people, and shalt also keep my court, and I will give thee places to walk among these that stand by. If you will allow it to be my way, wenn du zulässt, dass es meine Wege sind, then you will have my victory. Dann wirst du auch meinen Erfolg haben. Then you will have what I said to you. Wirst du auch das haben, was ich dir gesagt habe. If it is not his way, wenn es nicht meine Wege sind, it turned that thing to become dead. Dann wird die Sache zu tot. It becomes dead to you. Ha. Learn to do things in Christ's ways. Lernt Dinge in Christus zu tun. Have his own ways. Er hat seine eigenen Wege. His way is supernatural ways. Seine Wege sind übernatürliche Wege. You know, Moses, for example, Moses is going to deliver the children of Israel. Mose hat die Kinder Israels. It was not true. You know, whatever, anything that concerned, you know, even Moses was even a servant. Mose war sogar ein Diener. If he can be there for a servant, what about the son? Wenn ein Diener für einen Knecht da sein kann, wie viel mehr für einen Sohn? You know, it was not Moses that delivered them. Es war nicht Mose, der sie he was the one that delivered them. Gott war es, der sie errettet hat. Moses is not, can do nothing of the supernatural. Look at everything that we have done supernaturally. That is the life you live today. Your life is no longer a natural life once you come to Christ's world. Religion sees it as natural world. But Christ's world is supernatural. Jesus came as a son to teach us, to show us how to live as a son. Er kam als Sohn Jesus, damit er uns zeigt, wie wir als Söhne leben sollen. Everything of him, alles von ihm war übernatürlich. He did not need trailer of bread to feed thousands. Er brauchte keinen Lastwagen voll von Brot. He only believed the Father, that's all. Er hat einfach nur an den Vater geglaubt. He wants you to believe him. Er möchte, dass wir ihm glauben. That you are not two, but one. Dass wir nicht zwei sind, sondern eins. Somebody get it. Mit ihm. Amen. You know, the flesh versus the spirit. Das Fleisch gegen Geist. Moses going to deliver the children of Israel. Mose, der die Kinder Israels. He thought it was going to be through the flesh. Er dachte, er muss es fleischlich tun. Flesh is full of mistakes. Aber Fleisch ist voll von Fehlern. Of regrets. Von Dingen, die man bereut. Of killing. Von Töten. Of destroying. Von Zerstörung. But once it comes to the spirit. Wenn es um den Geist geht. The spirit fight. Das ist der Geist, der you know, if one angel can destroy thousands, wenn ein Engel tausend, the spirit, you know, spirit. You know, if flesh is fighting, you know who is fighting. Kämpft, wissen wir, wer fight. But if the spirit is fighting, you never know who is fighting. Wissen wir nicht, wer kämpft. Look at this simple corona. Very simple. Sieh dir diese Krankheit an, diese einfache Krankheit. People get in it, they don't know even know how. Und sie wissen nicht, was sie they just spread it, they don't know how. Sie verbreiten und wissen the spirit nicht. Is so powerful. Der Geist ist kraftvoll. Power. Die geistliche Welt ist kraftvoll. And that's why if Christ is not your life, so wenn Christus nicht dein Leben ist, if the head of principalities and powers, der Kopf von if he is not your life, und Herrschaft, wenn er nicht dein Leben ist, I don't know how you are going to live. Du weißt nicht, wie du leben so kannst. Amen. Amen. Amen. You know, Joseph becoming the prime minister. Joseph, der zum Regierungsoberhaupt wird. The flesh versus the spirit. Das Fleisch gegen den Geist. Everything was not done according to the flesh, but the spirit. Die Sachen wurden nicht nach dem Fleisch gemacht, sondern nach dem Geist. Amen. Amen. Look at he was sold by the family. Er wurde verkauft von seiner Familie. Let them sell you. Lass zu, dass sie dich they verkaufen. Sell you to the victory. Sie verkaufen dich an den somebody Sieg. Get in. You know, let them hate you. They hate you to the victory. They give you know. But you choose him. Aber du entscheidest für you choose Christ. Du entscheidest dich für if they hate you, doesn't matter. Ist egal. What matters is that you don't reject Christ. Das Wichtige ist, dass du Jesus Christus nicht verweigerst. Somebody get in it. They sold him. Sie haben ihn verkauft. They thought they were doing him harm. Sie tun ihm damit was Böses an. Is it not Genesis 50? Go to Genesis 50. 1. Mose 50. Let us see what Joseph said there. Joseph said something very interesting there. Joseph hat hier etwas Interessantes gesagt. Genesis. 1. Mose 50. Verse 19 and 20. 19 and 20. And Joseph said unto them, fear not, for I am in the place of God. The people, you know, they sold him, and now they are bowing down before him. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Er wurde verkauft von seiner Familie und jetzt kniet diese Familie, die ihn verkauft hat, dream is coming true. Dieser Traum erfüllt sich gerade. The more they fight not never to become true, the more they push him further to the truth. Umso mehr sie gegen diesen Traum gekämpft haben, umso mehr hat sich dieser Traum erfüllt. All things work together for good. For God's children. For God's family. Is somebody getting it? They sold him. They thought it was over. Not knowing you do pushing. So here the Lord. Even wants him to be. Ihn haben möchte. Are you getting something? Then verse 20. He said, but as for you, you thought evil against me. But God made it unto good. To bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedacht es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. from the master's house to the prison. Vom Haus eines Meisters ins Gefängnis. You know, Joseph's life is very interesting. Das Leben von Josef ist sehr interessant. Interesting life. I love his life. Ich liebe sein Leben. Amen. Amen. He never compromised. Er ist kein Kompromiss eingegangen. He could see the easiest way, never go through. Er hat den einfachen Weg immer vor Augen gehabt, aber hat ihn nicht genommen. The easiest way was to sleep with that woman. Der einfache Weg war einfach mit dieser Frau zu schlafen. And even plan to kill the husband or und that woman. Dann the einfach master. Einen Plan auszuhecken, den Meister. And he can get the wealth of whatever he want to have. Den Reichtum seines Meisters zu haben und die Frau dazu. But he never do it that way. Was hat er nicht gemacht? It might seem right unto a man. Vielleicht sieht es für die Menschen fair aus. The way that seems right unto a man. Aber das ist nicht der richtige but Weg. Not the way of the Lord. Das ist der Weg des Herrn. The ways of the Lord might be so difficult. Might be so hard. Might be going to prison. Heißt vielleicht ins Gefängnis. But he's taking you for that to where he wants you aber to es be. Bringt dich dahin, wo du sein sollst. Because that prison cannot stop that victory. Dieses Gefängnis kann is somebody getting dich nicht aufhalten. That prison could not, you know, the prison could not stop the victory. He can walk in the prison as well as, you know, he can walk anywhere, even in the prison, he can walk there. Praise the Lord. You know, Proverbs 16, verse 25. Quickly go there, please. I want you to go there. Proverbs 16. Amen. Allow it to be the ways of the Lord. Turn everything around. Take to correction. It's not because of me, but because of the Lord. Let it be because for Christ. This is the message you gave me to give you. Amen. You said you need it so much. Proverbs 16, verse 25. Ania, can you help us to read it? Yes. Mancher Weg erscheint den Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. There is a way that seemed right unto a man. Joseph did not go through that way. Joseph hat diesen einfachen Weg nicht genommen. Amen. You know, Moses went, he wanted to go through that way. The way, the natural way. Amen. He killed. Und hat deswegen getötet. And he ran to the land of Midian. Und musste deswegen flüchten. Amen. Mm-hmm. I was there for, you know, 10 years become 40 years. Und aus 10 Jahren wurden 40 Jahre. Amen. Amen. He was 40. Er war 40 when he ran there. Als er geflüchtet ist. No, he was 30 when he ran there. Also 30. He was 30 when he ran there. Als er dahin geflohen ist. He was 30 when he revealed, when he saw the revelation that he was going to be. Mit 30 hat er diese Offenbarung bekommen, dass er derjenige ist, der das Volk Israels erlösen wird. And God was going to save them 10 years time. Und Gott hat in 10 Jahren dann, also nachdem er ihm das offenbart hat, but he wanted to do it at that 30. Aber er wollte es mit 30 machen, das Fleisch. I want to save them. They are dying too much. Weil zu viele Leute sterben. Better allow him jeden to Tag sterben mehr, aber is somebody getting it? Du musst dich darunter beugen. Du musst zulassen, dass, dass er seinen Plan ausführt und nicht du, wie du es willst. After the killing, he ran to the land of nachdem Israel. Er dann getötet and hat, and he was there for now 40 years. Und ist dann 40 Jahre dort geblieben. Amen. 10 years. You know, it's all God wanted to save them. God that 10 years. That 10 years to prepare Moses and Moses prepare everything. Vorbereiten für diese and Aufgabe. Because of Moses' flesh, aber Moses Fleisch, it now took another 30 years. Hat es dann 30 Jahre mehr gebraucht. Then, when Moses was now coming back from the land of Midian, it was now 80 years. To start the work of God. Und hat dann angefangen mit der Aufgabe. Instead of 40 years. Hatte 40. Is somebody getting something here? The flesh is dead. Das Fleisch ist tot für uns. Amen. It's destruction and not life. Zerstörung und nicht Leben. Because what God wants you to do, what He das, wants to Gott do in your life, dich, I have not seen. Das hat das Auge noch nicht gesehen und das Auge noch nicht gehört. It's the supernatural life. It's a life that you know. But you don't understand it. Aber du verstehst just es like nicht. Moses did not understand Moses it. Das nicht verstehen konnte. Don't make that mistake. Mach diesen Fehler nicht. And get into the wrong life. Und the life he does not prepare for you. Und führ auf einmal ein Leben, was er gar nicht für dich vorgesehen hat. Have a special life for er hat ein you. Besonderes Leben für dich. He does, you know, he don't want us to go with, you know, he wants to be our experience. Er will, dass er unsere Erfahrung hat. And no problem to not become our experience. Und nicht das Probleme unsere Lehre. In most cases we learn in problem more than we allow him to be our experience. Anstatt einfach, dass er uns das beibringt. You know, he talked about his word. Before we go for go to Proverbs 14. Go to John. We go to Proverbs 14. Go to John 15. Johannes 15. John 15. Amen. John 15. Johannes 15. You know, please, this John 15 as a whole, read it at home. Your Johannes homework. 15, Amen. Read it. Amen. Amen. To be your homework. Sorry, look at verse 3. Johannes 15, Vers 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Christ's word should be what cleans you. Das Wort von Christus sollte das sein, was er reinigt. And not problem. Nicht Probleme. You are to learn through his word and not through problem. Nicht durch Probleme. You becoming people not learning from your mistake. Wenn Leute durch deine Probleme lernen, instead of you learning through the word, statt dass du durch das Wort, and you are able to teach others in der Lage bist, andere durch das Wort zu lernen. He has a sweet life for us. Er hat ein schönes Leben für uns. He has a perfect life ein vollkommenes Leben für uns. Look at Proverbs 14. Sprüche 14. Proverbs 14, verse 12. Proverbs 14, verse 12. He said, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. The same thing. 14. Sprüche 14, verse 12. Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er doch zum Tod. It may be good. Es sieht richtig the natural parents may see it as good. Auch deine natürlichen Eltern können das absegnen. You know, if God reveals things to you, Gott die Sachen offenbart, you know what He reveals to you is not things of natural, they are supernatural things. And for them to be fulfilled in this supernatural way, erfüllt werden, brauchen sie eine in this supernatural direction. Übernatürliche Führung. You don't go to the natural man. Du gehst nicht zur natürlichen. Or you don't go to, you know, parents, your mother, your father. It's not about your mother and your father will know the man you think is going to be your husband before the pastor even know it. Do you know the meaning of that? It means you plan, you have bought your ticket. You have booked the hotel. Du hast das Hotel schon and now you are coming to God and asking, am I to travel? Und jetzt gehst du zu Gott und fragst, Gott, soll ich verreisen? You have bought everything. Du hast das Ticket schon what do you expect from God? Was erwartest du von Gott? You plan everything perfectly. Was hast du schon geplant? Ah, am not anywhere where God did not want me to be. Ich bin nirgendwo, wo Gott mich nicht haben will. I will never be there. Ich werde nicht da sein. Until you choose Christ, I will never be there. Wenn du Christus entscheidest, sonst werde ich nicht da sein. Before anything should be Christ first. Bevor etwas ist, erstmal Christus. I'm not your, you know, we are so in love with our natural, so the natural life. In unseren, natural parents, Leben, natural friends. Unsere natürlichen Eltern, unsere natürlichen Freunde. Jeremiah 10. Go to Jeremiah 10. Jeremiah 10. Allow Christ to help you to train them. Lass zu, dass Christus Leute ausbildet. Allow him to change the natural to become supernatural. Lass zu, dass er das natürliche und übernatürliche umwandelt. Is somebody getting it? Dann wirst du es auch genießen können. You will enjoy it. He wants you to enjoy it. Er will, dass du die Sachen genießt. He wants you to enjoy it. You can never enjoy the natural because you are no longer natural. You are supernatural. Natürlich bist. If Moses' rod is not supernatural rod, it cannot bring water out of rod. Wenn der Stab von Mose kein übernatürlicher Stab gewesen wäre, dann hätte er nicht diese Wunder vollbringen können. If not man or that woman is not supernatural person like you, übernatürlich ist, so wie he will du, bring you mystery. Dann wird diese Person dir Satan will use him hinzufügen. You are not the one to train him. Der Teufel wird allow Christ to train dich verwenden. Du bist nicht die Person, die diesen Menschen ausbildet, sondern Christus. Submit him to Christ. Übergebe diese Person. How do you do that? Wie tust du das? Separate from him. Trenne dich von dieser Person. Amen. Amen. There is nothing like, what do you call it again? This name is Koshi. Forget about it. Vergiss das. Until the Lord says so. Erst wenn der Herr das sagt. Separate from him. Trenne dich von dieser Person. Direct him to one of the brothers. Und leite, verweise sie an irgendjemanden, an Bruder, wenn es eine Frau, eine Frau ist, damit diese Person wächst in Christus. Let him, let the Lord lass zu, dass der Herr diese Person ausbildet. Jeremiah, Jeremiah 10. Jeremiah 10. Jeremiah 10, verse 23. He said, oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not a man that walketh to direct his steps. He did not create you to direct your steps. Er hat dich nicht erschaffen, damit du deine Wege leitest. He created you to direct you. Er hat dich not you picking and choosing what you want. Damit du von ihm gelenkt wirst und nicht damit du entscheidest, was du willst. You want to choose Ishmael. Wir wollen Ismael. And I bring it to him to turn it to Isaac. Damit er zu Isaac. He have his own Isaac for you. Aber Gott hat seinen eigenen Isaac. Allow him to train him. Dass er Leute ausbildet. Is somebody getting it, please? The way you achieve what you call victory matters a lot. Die Art und Weise, wie wir das bekommen, was wir Sieg nennen, ist wichtig. It is more about the way than the victory itself. Weil der Zweck heiligt eben nicht die Mittel in diesem Fall. You can go through that way and marry. Du kannst durch andere Wege gehen und auch heiraten. You know what? It happened here before. Es ist hier schon mal passiert. Somebody was pregnant. Jemand or war somebody schwanger. Here. And you know, I've never experienced such thing. Das habe ich in der Gemeinde noch nicht that erlebt. Was the first time. Das war das erste Mal damals. And that time it was one of them here, you know. This lady brought this boy to this church. Und diese Frau hat diesen Mann in diese Gemeinde gebracht. And she told me that God revealed him to her. Sie hat mir gesagt, dass Gott mir diese Person offenbart hat, dass sie mein Ehemann ist. And the man came and said, I love her, I want to be her husband. Und der Mann hat gesagt, ich liebe sie und ich möchte ihr Ehemann werden. Then I said, let us allow the Lord to speak. Habe ich gesagt, okay, dann lass uns zulassen, dass der Herr spricht. I want him to speak to me. Ich möchte, dass der Herr zu mir spricht. Just months later. Und nach ein paar Monaten she was pregnant. War sie schwanger. She wanted me to join them together. Und nach dieser Schwangerschaft wollte sie, dass ich sie verlobe. Also, she dass was sie verheiratet. The best sower in the church here. Und sie war in der Gemeinde eine die beste Seherin. Also sie hat so viel Geld an diese Gemeinde any money that come to her, jegliches Geld, she was, was sie verdient hat, hat sie immer hierhin gebracht. She goes into donation. You know what is donation? That, you know, contribution. They call it contribution. That is because sometimes when she bring money, I always ask her, where is this money coming manchmal, from? Wenn sie Geld gebracht hat, habe ich gefragt, von wo ist dieses Geld her? Because I know how much you receive. Weil ich weiß, wie viel du verdienst. Where is this coming from? Woher kommt das? Then she always tell me, she goes to, she make contribution. Hat sie gesagt, dass sie halt, dass sie so it's ein, like saving. Ein, yeah. It's like, look at it. In Nigeria, they do it very well. A group. She was doing it with other people in her area. Those people that she was, they were also coming to the church. They were coming from far place. Mm-hmm. And with reality and others. Mm-hmm. So he said, this month, this one will bring 100, this one will bring 100, this one will bring 100. Maybe seven people, one person will have it. Then another month, all of you will bring 100, the other one will have it. She was doing it to bring money into the church. Genau, und sie hat halt dieses, not for her to use, but to bring money to the church. Dieses Gruppensparen oder dieses Gruppenspenden, das jeden Monat gibt man 100 Euro an eine Person und dann hat diese Person dieses Geld und am nächsten Monat gibt dann diese Person wieder einer anderen Person Geld. Und das hat sie immer gemacht, um halt in die Gemeinde geben zu können. Anytime she receive any money, und wenn sie dieses Geld empfangen hat, she just kneel down before me and bring it. Hat sie sogar niedergekniet und mir das abgegeben. I would say no, it's too much. You keep some. Nimm, what I give out of it, she's bringing it later again. Und ich habe gesagt, nimm nur, gib mir ein, du kannst mir einen Teil davon geben, aber behalte den Teil, restlichen Teil für dich. Aber sie würde mir, sie gibt mir das dann trotzdem immer noch. If Satan can deceive somebody, wenn like der Teufel so eine Person sogar verblenden kann. This girl was so happy here. Dieses Mädchen war so glücklich hier. She was so loved here. Sie wurde so geliebt hier in dieser Gemeinde. I was even used to her than any of you. Ich war sogar so krass an sie gewöhnt, sogar mehr an sie gewöhnt als an meine. I don't know where things are here. She knows everything. Und sie wusste immer, was. Our Kühlschrank, everything. She knows everything about. Kühlschrank geht um alles. Sie wusste immer, wo alles liegt und wo alles zu finden ist. And you know, she made this great mistake. Sie hat diesen großen Fehler gemacht. You know, if you make mistake, wenn du einen Fehler machst, if you want to repent, repent truly, dann tue Buße wahrhaftig. Not half half. Nicht zur Hälfte. Her repentance was half. Ihre Buße war zur Hälfte. She said she repent. Sie hat gesagt, sie hat Buße getan. But the Lord gave me, told me what to give her, what aber to hat, tell her hat to mir do. Eine, hat mir she rejected all. Eine Aufgabe für sie gegeben und sie hat alles verweigert. She rejected all. Sie hat alles verweigert. The Lord does not want to take anything from you. Der Herr will nichts von dir wegnehmen. But all he wants for you is that he train, he make that family to become his own. Er möchte, dass diese Familie seine Familie ist. He want to rule. Er möchte regieren in dieser Familie. He knows that once he's not there, Satan will be there. Wenn er nicht da ist, wird der Teufel da sein. But this girl just refused. Aber dieses Mädchen hat sich geweigert. Then I told her when she was leaving. Lass sie dann, no, before then she said I should join them together. Und bevor sie die Gemeinde verlassen hat, hat sie halt darum gebeten, dass sie gerne mit dem Vater ihres Kindes. I said I never join anybody together because of baby. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich werde euch nicht verheiraten, weil ihr ein Kind erwartet. And I will not join you together because you are the greatest soul in the church. Ich werde auch nicht dich vermählen, weil du so viel Geld in die Gemeinde money gibst. Can go, but Jesus will Geld kann amen gehen, aber Jesus bleibt. If I'm looking for money, I will not even be here in the ministry. Weil wenn ich nach Geld suchen würde, würde ich keine Gemeinde haben. I said no. Ich habe nein gesagt. She promised money upon money. Sie hat so viel Geld mir versprochen, wenn ich das mache für sie. But please. Und hat mich angebettelt. No. Sie hat nein, ich mache das nicht. I love you, but I'm going to let us do it the way the Lord wants us to so do machen, it. Aber lass uns so machen, wie der Herr es möchte. She did not like the ways of the Lord. Sie mochte die Wege des Herrn nicht. Then when she was leaving, als sie dann gegangen ist, okay, before then also, she said, But the Lord told her they are going to be husband and wife. Aber sie hat darauf beruht, dass der Herr aber gesagt hat, dass sie Ehemann und Ehefrau sein. I said that same God that said you are going to be husband and wife said you should go and sleep with him. Habe ich gefragt, ist es der gleiche Gott, der gesagt hat, dass du mit ihm schlafen sollst? Then she kept quiet. Dann war sie ruhig. I said you can see that that God is not the true God. Dann erkennst du, dass die Stimme, die du da hörst, ist nicht richtig. But she left with the boy. Sie ist dann mit dem Mann gegangen. And I told her before she left that this marriage can never stand. Ich habe ihr gesagt, diese Ehe wird nicht standhalten. You watch out. Because I know Satan. Denn ich kenne den Teufel. I know Satan. And as they were leaving, they wanted to even destroy the church. Und bevor sie sogar gegangen ist von der Gemeinde, wollte sie sogar diese Gemeinde zerstören. It was so heavy what they were doing. In different ways they were throwing. In verschiedenen Arten und Weisen, wie sie versuchen wollte, hier Spaltung reinzubringen. And when she left, als sie gegangen, after a year or so, nach einem Jahr oder so, she phoned me. Hat sie mich angerufen? Crying that geweint, she's in problem. Sagt, sie hat Probleme. That she made the greatest mistake in her life. Dass sie den größten Fehler ihres Lebens getan hat. That this man took her away from the midst of Christ. Dass dieser Mann sie von der Familie Christus weggenommen that hat. That since then her life has never been the same. Ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. People look at her as mad person. Dass Leute sogar denken, sie ist verrückt. That this man smoked Morocco like smoking a piece of paper. Dass dieser Typ einfach so raucht it's, wie it's not just smoking cigarette, but Schornstein. And they fight like he said they just throw their baby in one corner and be fighting. Und dass sie sich die ganze Zeit schlagen und dass er sie verprügelt. So if Christ, if you don't have time to wait for Christ, wenn du keine Zeit hast für Christus, he will leave you alone. Wird dich in Ruhe lassen. I noticed before it happened. Ich weiß Sachen, bevor sie passieren, und ich werde es dir sagen. What is coming? Was auf dich zukommt. I told her. Ich habe es ihr gesagt. I said, why don't you be patient? Ich habe gesagt, du bist nicht geduldig und lässt zu, dass der Herr alles wieder verbessert. He can take what you even see as evil to turn it to du victory. Du kannst das, was du sogar als böse look siehst, at prison for er Joseph kann es umwandeln in was Gutes. Guck mal, look at this soul, that's a, you know, er wurde verkauft und Gott hat es zum Guten. She said to me when she was talking to me on the telephone after years. She said she left everything for God, but she could not leave sex for God. Sie hat gesagt, als sie da mit mir telefoniert hat und sich versucht hat zu entschuldigen, dass sie hat sie konnte alles Gott übergeben, ob es Geld ist, ob es Zeit ist, aber sie konnte halt Geschlechtsverkehr Gott nicht übergeben. And Satan, you know, it's not, you have to leave everything. Aber du musst let it be everything. Not if you allow one to be one side, hide the one. Immer noch versteckt. He will, Satan, will, he knows the one you are hiding. Wenn du, er we weiß, was du versteckst und was du nicht abgeben willst. Und er wird dich dadurch niederreißen. Only one law was in the Garden of Eden. One out of 100. Gab es ein Gesetz nur. Out of, let's say, out of 100 laws, out of 100 things that God created there for them, he said, just one, don't eat. Von einem Baum sollst du nicht essen. Satan will make that one bigger than anything. Eine Sache größer machen als alles andere. She said she could not leave that sex life. Sie konnte diesen Geschlechtsverkehr nicht loslassen. Because of how she was brought up. Wegen der Art und Weise, wie sie aufgewachsen what happened to her ist, was ihr passiert ist in der Vergangenheit. She said that she's regretting it. Sie bereut es. That she is not here, but she is always dreaming of here. Sie ist zwar nicht mehr Teil der Gemeinde, aber sie träumt immer von der Gemeinde. She was in Nigeria before God, when God was revealing here to her. Und sie hat gesagt, schon bevor sie auch Teil der Gemeinde war, hat sie schon geträumt, dass sie irgendwann mal in einer Gemeinde sein wird, die hier ist. She now started telling us how she was dreaming of this very place, where she was sleeping. And you know. Don't allow Satan to take it. Lass nicht zu, dass der Teufel dich wegnimmt. He is a destroyer. Er ist ein Zerstörer. Only God knows how she is now. Nur Gott weiß, wo sie ist, wie sie geht jetzt. Ich weiß es nicht. Amen. Her story is very sad. Ihre Geschichte ist sehr traurig. Very, very sad. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Jesus said you are to leave all, Jesus sagt, including du musst your alles life. Loslassen, auch dein eigenes Leben. And not 99, there is still remaining one. 99 schon noch. That one, Satan will go through there and use it against gegen you. Dich verwenden. That one is more than enough for him. Diese eine Sache reicht für ihn, um dich niederzureißen. To take you away from Christ. Um dich wegzunehmen von Christus. The Lord told me, said, her problem is not about being pregnant. Und er hat mir gesagt, das Problem bei ihr ist nicht die Schwangerschaft. He said that the cover up. Sondern dieses Vertuschen. How she planned to destroy the church. Satan was not using her. Auch diese Gemeinde just zu zerstören. It's a long story. Das ist eine lange Geschichte. Please, if you are coming here to tell me things. Wenn du hier hinkommst, um mir Sachen zu sagen. Be ehrlich, or what do you call it? Bitte ehrlich. Be honest. Sei bitte ehrlich. Tell me how things are. Sag mir bitte, wie die Sachen sind. Don't tell me the other way. Sag mir nicht die Hälfte. Tell me fully what it is. Sag mir das Ganze, was es ist. It happened to her. Was ist ihr passiert? And now, as we can see the result. Wir sehen das Ergebnis. If you are, if you know, you can see, if you want to deceive me, can you deceive God? Du willst mich täuschen, Gott zu Gott täuschen. Reward is not coming from me. It's coming from him. Sie kommt von ihm. He sees you if I even I don't see you. Er sieht dich, auch wenn ich dich nicht sehe. I don't want to know you. Ich will dich all kennen. I want to know is him. Ich will einfach nur ihn kennen. If he reveal you to me, then dich I see offenbar, it. If he don't reveal it, I don't seek to know you. I don't want to know anybody. Dich mich nicht offenbar, I'm not after anybody. Dann suche ich dich nicht. Bei mir geht's nicht um Vision. I'm not after vision. I don't want to know what is happening in your life, your account, or whatever. It's not your, that is not my business. My business is to know him. Meine Sache ist es, den Herrn zu kennen. Praise the Lord. Hallelujah. It is more about the way than the victory or the result they are going to have. Es geht mehr um den Werdegang als um das Ergebnis. Again, Moses. You remember Moses? Wie bei Mose beispielsweise. His ways. Dieser Weg. And his time. Und diese Zeit. Was Moses' problem? War das Problem bei Mose? Amen. Mm-hmm. His ways. Seine Wege. How he was going to do it was not through sollte, the flesh, but through the Spirit. War nicht durch das because Fleisch, everything Geist. Of him is of the Spirit. Alles von Christus ist Geist. Jesus said, the word that I speak unto you, everything of me, their spirits, their life. Alles von mir ist Geist und the Geist. Other side is dead. Die andere Seite ist tot. Flesh is dead. Das Fleisch ist der Tod. For Moses, it was his ways. Für Mose and his time. Waren seine that Zeit und seine problem. Wege. Das war das Problem. If you start with Christ, continue with anfängst, him mach and weiter mit him. Ihm und bring es mit ihm zu Ende. A lot of us start with him, we never continue. Fang mit Christus an, aber wir machen if he reveals your mate to you, wenn er dir deinen Partner offenbart, the way you go about it matters more than even having wie du das alles, that you are not married. Der Weg dahin ist wichtiger als the way you go die schlussendliche Ehe danach. You know that he reveals your mate to you, there's not threatening Satan. Das bedroht den Teufel nicht. It does not threaten Satan. Bedroht ihn nicht. He knows that you know the system of this world more than his system. Weiß, dass du das System dieser Welt mehr kennst. He can still do something. Er kann noch funktionieren. The road is open, wide open for him. Der Weg ist weit offen, um reinzukommen. To do whatever he wants to do. Um seine Pläne zu vollenden. You know Joshua. Let us quickly see Joshua. Joshua 1. Joshua 1. Joshua 1. What is the time saying? Let me see. Okay. Joshua 1. Joshua 1. Joshua, did I say Joshua 1? Yeah. No, Joshua 6, sorry. Joshua 6. He said now, from verse 1, now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see, I have given you, given into your hand Jericho, and the kings and the king thereof, and the mighty men of valor. Amen. Amen. I have given you. He can reveal your mate to you. Er kann dir deinen Ehepartner He can reveal whatever to you. Er kann dir Dinge I have given you. Ich habe dir das übergeben. But his ways. Aber seine Wege. You know, once he gives you something, wenn er dir etwas gibt, it comes in the spirit. Kommt es im Geist. It is spirit to spirit. Es ist von Geist zu Geist. You have it in the spirit. Du hast es im Geist. Amen. Amen. But for what is in the spirit to come into Aber manifestation, damit diese geistliche Sache sich manifestiert, it has to be through his way. Muss es auf seine Weise passieren. And not your own way. Nicht auf deine Weise. If not, sonst, he says something to you, but it will be as if he did not say anything. Er hat dir etwas gesagt, was wird so sein, als ob er es dir nicht gesagt hat. You know, he's a gentleman. Er ist höflich. The Holy Spirit is a gentleman. Der Heilige Geist ist höflich. And if you do not invite him, wenn du ihn nicht einlädst, wird er nicht sprechen. He loves invitation. Er liebt Einladungen. You know, once he comes to me, you don't go first to your brothers and sisters. Und auch wenn es um Partnerschaft geht, gehst du auch nicht zu deinen Geschwistern. Du gehst erst mal zu deinem Pastor. Amen. Once the Lord reveals it to you, wenn der Herr dir etwas offenbart über diese Ehe, then two of you, you are in line and you are praying about dann it. Dann betest du mit dem Pastor gemeinsam dafür. Then you know the next step. Und dann erfährst du den nächsten Schritt. You don't gather people, your friends, and du versammelst dich deine Geschwister und machst das mit denen. They know before the pastor. Und dass sie es dann wissen. They know everything before. Then what do you expect? Was erwartest du dann? The pastor, I should say yes. Soll ich dann, also, ich muss nicht doch, ask the Lord. Ich muss doch dann auch ja sagen. Ich muss doch dann gar nicht den Herrn fragen. If I say no, then I will be no. You have bought the ticket. You have planned the hotel. Then du hast das Ticket gekauft. Du hast das Hotel gebucht. Spiel für Saba. What do you call it? Verderber. Verderber. Dann bin ich doch der Spielverderber. I'm the one spoiling the show. Do you really want the truth? Willst du wirklich die Wahrheit? If you really want the truth, wenn you go, you do it as the Lord wants you to dann do it. Machst du es so, wie der Herr es möchte. It's like, you know, when we are fighting, we have problems between one another. Everything they are here in the Bible. He said, you go straight to that person you gehst have problems with. And speak to that person. Let it be you and him. Not telling people about this quarrel, about the misunderstanding, about everything. And you are planting into their heart. Dann siehst du Samen, das then Herz you are coming anderen, to her. Und dann kommst du zu der you know, when you reconcile that you are now one again. But those people you planted into her, are you going to clean it? Weil, I don't know if you are getting it. Nachdem du das dann verbreitet hast, gehst du dann zu der Person, mit der du ein Problem hast, und dann hast du dich mit dieser Person dann eigentlich versöhnt, aber die Leute, mit denen du vorher über die Sache geredet hast, denken ja dann immer noch schlecht über die Person, von der du eben noch schlecht geredet hast. It's only if that person refused to listen. Then you call some wenn die Person, mit der du ein Problem hast, und sich weigert, zuzuhören, dann holst du mehr Leute dazu, Kinder Gottes, deine Geschwister in Christus, damit sie dir dabei helfen. If those ones said no, if those ones follow you to her and she still say no, then you go to the pastor. Dann gehst du zum Pastor. But once it comes to me, aber wenn es zum Ehe geht, the pastor is number one. Muss man erstmal zum Pastor gehen. And not your mother. Und nicht deine Mutter. Not your father. Und nicht dein Vater. Not your friends. Nicht deine Freunde. Don't plant anything in people's heart. Pflanze keine Dinge in das Herz von Menschen. He said, now Jericho was straight up because of the children of Israel. None went out, now none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have. He said, past tense. I have given. Ich habe dir he did not say, I'm going to give you. Ich werde dir das geben. You are already blessed. Du bist schon you already have the victory. You already have your mate. If you hear the Partner voice or no. Schon. Ob du diese Stimme gehört hast oder noch nicht. I have given you. Ich you know, when gegeben. You receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, also Jesus Christus als dein Herrn Retter empfangen, it is impossible for you not to have it. Diese Ehe. Nothing can stop it. Und das kann nichts aufhalten. As far as that relationship with him, with Christ continues, you have to backslide, get out of him before you cannot even see your mate. Du müsstest theoretisch erstmal Jesus Christus verweigern, bevor das nicht zustande kommt. As far as our relationship, your relationship with Christus weitergeht. Don't look at A, don't look at time, don't let them, you know, the system of this world is take time and so many things they look at. Don't let them, those things disturb you. Lass dich zu, dass ich das ablenke. In Christ's world, they don't matter at all. In der Welt von Christus ist das what egal. Matter is you believe. Das, was zählt, ist, dass du an Christus weiter glaubst. He has given you. Dass I have given schon gegeben you. Hat, dass er dir das alles schon gegeben hat. You believe. It's not you believe he's going to give you. Nicht du glaubst, dass er dir das geben you wird. Believe he has given du glaubst, you. Dass er das schon gegeben hat. That's what he wants you to believe. Das möchte er für dich. That you believe he's going to give you. That is not believing in his, in Christ's word. Weil glauben, dass Gott dir etwas geben wird, das ist nicht glauben. You believe he has given wir glauben, dass er uns alles just schon gegeben like hat. Just like he said to Joshua. Genauso wie see, Joshua I have given into your hand. Sieh, ich habe direkt zusammen seinen Krieg. The Christ in you is your victory. In deine Hand gegeben. Christus in dir ist dieser Sieg. Is somebody getting something here? Amen. Amen. And you shall compass the city, all ye men of war. Then he's not telling them how to go about it. Exactly. The way. Damit, wie sie das is somebody, are you getting it? The way is not telling them. Erklärt I have my way, you have your Plant way. Ist. Ihr habt eure Wege, ich habe meine Wege. He's not, he just look at if you, and you shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days before the ark, you know, just going round. Du sollst einfach nur die Stadt singen. Just going round the world. Um diese Stadt gehen. That's my way. Das sind meine Wege. That's my way. You have his own way. Er hat seine eigenen Wege. Let him do it his own. Lass zu, dass er es auf seine Weise tut. You have the victory already. Du hast den Sieg schon. Amen. Amen. Don't bother yourself about having the victory because du you already have bekommen, it. Sondern du hast all you need to do is just thank you for the victory. Dann dich bedanken Father, thank you for the danke victory. Für diesen Sieg. Amen. Amen. The how of Christ. Das wie von Christus. Versus the how of Satan. Und das wie des Teufels. Satan have his own how. Der Teufel hat auch sein. How you are going to achieve it? Wie du es bekommen wirst. Now, is it not to have what is his name? Douglas or Christopher asked your husband. Ah, I know I have the way. The fastest way. The way to get it. You have his own way to give you. Er wird sagen, hier ist die, die dir offenbart wird. Ich weiß ganz genau, wie du sie am schnellsten bekommst. What matter is that you have it? Was zählt ist so, dass du sie hast, oder? Dann kann ich dir das zeigen. Go to Second Chronicle. Second Chronicle. Let us quickly see something there also. We have some time. Still remaining. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Second Chronicle. Zweite Chronik. 20. Zweite Chronik 20. You know, if you read here. Wenn du das liest. They were going for war. Sie haben sich auf den Krieg they were going vorbereitet. For battle. Sie waren auf dem Weg in den Krieg. Amen. Wollten den Krieg ziehen. And God said, you are going to appoint singers. That's und Gott hat gesagt, way. Du wirst just sing. Die Sänger nach vorne stellen. Oh my God. Und so werdet ihr gewinnen. Look at it. Because of time, we cannot read all. Look at verse 17. Zweite Chronik 20. He said, you shall not need to fight in this battle. This battle, you don't need to fight. Diesen Kampf I have my own way. Ich habe meine eigenen Wege. The way I want you to do it. So wie ich es möchte für euch. Amen. There are different ways. Some people is through fasting. Everything Leute, is fasting. Durch going Fasten machen sie alles. Going without food is flesh and aber blood. Aber auf Essen zu verzichten, das Fleisch und Blut, das bringt dir nichts. It is not fasting. Es schon das Fasten. It is not fasting of the flesh. It's fasting of the spirit. Es ist das Fasten des Geistes. Das müssen wir tun. The fasting of the spirit is fasting your unbelief, doubt and fear. Es ist unseren Unglauben. And not going without food. Unsere Zweifel fasten. Is somebody getting it? In the old, yes, it was going without food. Da hat man auf Essen verzichtet. But since the coming of Christ, the period of the Holy Spirit, he's fasting your fear, doubt and unbelief. Jetzt verzichten wir auf Zweifel, Ängste und Unglauben. Going without food cannot save you. Weil auf Essen zu verzichten wird dich nicht retten. Amen. You must not need to fight this battle. Set yourselves stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. And Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. And Joshua bowed, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah, and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levite of the children of the Kohathites, and of the children of Kohathites, stood up to praise the Lord, God of Israel, with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall you prosper. You see something there. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Trust his message. Vertraut seiner Botschaft. Trust what you, the message of Christ that you are hearing. Botschaft von Christus, die du bekommst. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and they should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and so praised the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambush against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. His ways is what we are to ask the Lord. Sind die, die wir bitten sollen. Amen. How do you want it, Lord? Wie soll das passieren? Until you speak, until I know your ways, I'm not moving. Somebody getting something here. Amen. Amen. The how of Christ is not what makes sense. Ist nicht das, was Sinn macht. You know, we just read here. Wir haben das gerade gelesen. You know, to have singers to fight for you. Don't just sing that you have victory. In den Krieg zu ziehen. It doesn't make any sense to the natural man. Sängern macht keinen Sinn. Just be praising him. Es macht keinen Sinn, vorne Sänger hinzustellen, Leute, die den Herrn loben, wenn du in den Krieg ziehst, wenn du Gegner hast, die mit Kanonen und Waffen und Messern und Schwertern da sind. Whatever is facing you, that you are praising the Lord, just then the problem is solved. You know, even if you are owing millions, owing people millions, that you are just praising him, then the problem is solved. You know, it doesn't make any sense. Du schuldest Leuten Millionen und du reichst auch den Herrn und das Problem löst sich. Das macht gar keinen Sinn. His word does not make sense. Sein Wort macht keinen Sinn. His how does not make sense. Sein Wie macht keinen Sinn. You know, so also is salvation. You know, just pray the prayer. Your name is not written in heaven. It doesn't make any sense. Und dann ist dein Name nicht mehr in der Hölle geschrieben, sondern im Himmel. So just that prayer is just said. You know, we know how things are difficult in the natural world. Weil wir wissen, dass man sich Dinge hier auf der Welt hart verdienen muss. Why will it be so easy? Wieso ist es dann bei Gott so einfach? Wieso ist es dann so einfach? Your prayer is prayer. Your belief, that's all. Wiedergeboren zu sein. Because he is the one that did the fighting. Weil er der Kämpfer ist. He is the doer of the fighting. Er ist der Macher. He is a fighter. Er ist ein Kämpfer. Amen. Amen. He paid everything with his blood. Er hat sein Blut. He is very faithful. You know that of the natural. You know when you labor hard, you can get it, but it's all. Your labor cannot give it to you. Bekommst du es, aber seins kannst du dir mit harter Arbeit nicht verdienen. Because he paid the price. Weil er den Preis dafür bezahlt hat. You are enjoying it. Du musst es einfach nur genießen. You don't believe it. Du glaubst einfach an ihn. Are you getting it? Yeah. Amen. Amen. In 1 Kings 17. 1. Könige 17. You know, God was going to sustain his own. Gott wollte seine He know how to take care of his soul. Seinen Besitz bewahren. Er weiß, wie er seine Sachen aufpasst. 1. Könige 17. He knows how to take care of his family. Er weiß, wie er auf seine Familie aufpasst. Whatever belongs to him. Was ihm gehört. Er weiß, wie er damit umgeht. Amen. Let us go to that of Elijah, the Tishbite. Ich schaue uns Elijah an. 1. Könige 17. And Elijah the Tishbite was with the inhabitants of Gilead. Said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these deep years, but according to my word. Amen. Amen. There will be no rain until I say so. Es wird kein Regen geben. God said, go and tell the king Gott hat that. Gesagt, geh und erzähl das dem König. You know that everywhere is full of problems does not mean he's not taking care of you. Nur weil du von Problemen umzingelt wirst, heißt nicht, dass er nicht auf dich auf Acht gibt. If you look at Elijah here, wenn wir Elia hier anschauen, after giving the king the word, nachdem er dem König then das Wort gegeben hat, hat der Herr gesprochen. You know, he cannot give you three things at the same time. Er kann dir drei Sachen, he gives you one zwei Sachen nicht gleichzeitig geben. Er gibt dir einen Schritt nach dem nächsten. And until you do that, there's nothing that's coming. Das because it will be punishment. Sonst ist es eine Bestrafung. You know, if you cannot take care of one room, and if he gives you three rooms, is that no punishment? Das reicht mal eine Bestrafung. Look at it. And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide yourself by the brook Cherith, that is beside before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed thee there. You know, in the naturally, it could have been better for Elijah to be in palace. Eigentlich wäre es besser gewesen, wäre Elias im Palast. There's not going to be food. There's going to be funny. Aber dort gab es eine Hungersnot. You know, he's telling somebody, leave the palace, go to where I'm going to show you. Und er sagt zu ihm, go to under the tree. Und geh unter diesen Baum. His food is not in the palace. How will it be under the tree? Aber wenn es kein Essen im Palast gibt, wie soll es dann Essen in der Wüste geben? His ways look stupid. Seine Wege sehen dumm aus für den natürlichen Menschen. Amen. But that is his way. Aber das sind seine Wege. Amen. Amen. So he went and did according unto the word of the Lord. And he went. Imagine if he did not go. If he did not go. Hätte er nicht auf Gott gehört. Amen. Amen. He obeyed that voice. We do obey that voice today. Wirst du dieser Stimme gehorchen? That is telling you, submit everything to me. Übergebe mir alles. Allow me to be the Alpha and Omega of everything. Allow me to be in charge of everything. Whatever is coming to you, I'm coming out of you. Regiere und herrsche, was zu dir kommt. I thank God for Elijah. Ich danke Gott für Elia hier. He obeyed the voice of God. Er hat der Stimme des Herrn gehorcht. He did not obey the voice of the flesh. And remain in the palace. Er hat nicht der Stimme des Fleisches gehorcht und ist im Palast geblieben. You know the common sense. We tell you there's no food under the tree. Im Bau, da in der Wüste, da gibt's kein Essen. If food is going to finish, it will not. You know, in the palace is where there is always excess of food. Im Palast da gibt es immer einen Überfluss an Essen. For food to finish there, that they are now, then you know it's almost impossible. Das ist fast unmöglich. Everywhere can be hungry. Our homes, our family can be hungry. Not the palace. Kann Hungersnot austreten, aber im Palast gibt es immer irgendwie gemein. But God did not say you go there. Aber Gott hat nicht gesagt, because that is not my way. Weil das war nicht sein Plan. No palace will take my glory. Kein Palast. Is somebody getting something here? Meine Herrlichkeit. No palace will take my glory. Kein Palast wird meine Danksagung nehmen. Amen. May glory belong to me. Das Dank und der Lob geht an mich und nicht an den Ort, an dem du bist. Praise the Lord. Halleluja. You know, Oh, he knows how to take care of his children. Er weiß, wie er auf seine Kinder aufpasst. And as everywhere was getting dried up. Und als alles trocken wurde. You know, Elijah did not need to remind him. Elia musste. Remember my age. Erinnern, dass Eko wie alt. Remember what people are saying about Leute me. Schon remember the time is going. Wo die Zeit läuft. He knows the time to come. Wusste die Zeit, an die er kommen muss. Half relationship with Christ. Let your mind be full of him. Take your mind away from the flesh. Nimm deine Gedanken weg vom Fleisch. I don't know. Are you getting it at all? Mm-hmm. Amen. Amen. In verse 6, and the raven brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. Daddy, thank you. Amen. Mm-hmm. And he drank of the brook. Is that not wonderful? That's supernatural. That's supernatural life. That's the life you have. That's the life he gave you. That's the life he came to die to give you. That you not have today. That's the life. The supernatural life. Don't let anything bother you. Don't let anything threaten you. Satan can threaten. His lies can threaten. Yes. Remember, before the threat, he's already dead. He's a dead man. Ist er schon besiegt. Amen. Amen. And the raven brought him food. Then verse 7. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. There was no more rain. Es gab keinen Regen mehr. And somebody had to drink water. Und er hatte Durst. Elijah had to drink water. And the Lord knows that you have to drink water. He knows that you need water. He didn't know that you need water. What about husband? Or mate? Or whatever. Ah. He knows that you need water. Is that not wonderful? That God knows that you even need water to drink. You know, my daughter needed water yesterday. Okay, but I just went to store and brought water. Amen. He knows that you need water. You need something. He is the provider. Er ist der Versorger. Allow him to be the provider. You know, Elijah did not kneel down and be begging and begging. Betten und betten. Remember, the rain is going to stop. There is no rain. Es regnet nicht mehr. No more water. Es gibt kein Wasser mehr. He knows. Er weiß es. Then in verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon. And dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Is somebody getting it? You know, one after the other. Let him do it. It might take time. In Vers 9 steht wieder eine neue Anweisung, was er tun soll. Und das zeigt einfach, dass wir einfach zulassen sollen, dass er uns dirigiert. The bigger the time, the longer the time, the longer the testimony. Umso länger es braucht, the more interesting the testimony. Umso interessanter das Zeugnis. Ah, the bigger the problem, the bigger the testimony. So größer das Problem, so größer das Zeug. Amen. Amen. But let him do it. Aber lass du, dass er sein Werk vollbringt. Don't you know, we have the world today, they love cure more than prevention. Die Welt liebt Heilung, aber liebt keine Vorsorge. This is prevention. Vorsorge is ist besser cure. Als Heilung. If you hear the voice of Christ, wenn du die Stimme von Christus hörst, and you reject it, wenn du sie verweigerst, it will now be killed. Es ist dann, it's supposed to prevent all those evil things to come to you. But because you refuse to listen to his voice. Hast, ihm zuzuhören, brauchst du jetzt eine dringende Heilung. So, verse 10. So he rose. He arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of stick. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Oh, Daddy. I thank all of you that have been there for us when we were in Nigeria, especially. Euch alle, die für uns da wart, als wir in Nigeria waren. You know, that's how the Lord. We always allow, the, you know, how we are always there for people. We allow the Lord wir lassen zu, to go through us, dass der Herr durch uns geht, to be there for people, um da zu sein für Leute. even to the extent sometimes we will go to so far as borrowing money from the bank to help people. Und we have done it several times. Wir haben in der Vergangenheit schon auch oft Geld von der Bank genommen, um Leuten zu helfen. To help people. Um Leuten zu helfen. For Christ's sake. Um Christus willen. We have done it several times. Wir haben es schon öfters gemacht. We hardly have the money of our own to help people. Wir hatten selten einfach Geld von eigenem Geld, um Leuten zu helfen. Borrowing. Das war Geld, das wir geliehen haben, um anderen zu helfen. To hear his voice. Because we want him to go through us. Wir wollen, dass er durch uns geht. Somebody getting it. When my there was a time we did it sometime also ago. You know, we told a brother to also, why don't you? Because we wanted to help a family, our family. Wir wollten unserer Familie helfen. So, you know, and we said, he said he doesn't have money. The brother we want to. Und wir haben ihn gebeten, willst du mithelfen? Er hat gesagt, ich habe kein Geld. We said, we don't have also, but we went to borrow. Wir haben auch kein Geld, aber wir leihen uns das Geld, um zu helfen. He said, he will not destroy his own to repair other people's own. Und er hat gesagt, ich werde nicht meine eigenen Sachen kaputt machen, um anderen Leuten zu helfen. But we don't see it that way. Aber wir sehen Dinge nicht we so. We see it as a blessing. Blessing our brothers and sisters. Geschwister zu sehen. Be there for the family. Füreinander da zu sein. Amen. But today I know how that man is today. Weiß jetzt, wie es diesem Mann geht. I know what you know what is their life today. Was sein Fokus ist. And look at us today. Aber schaut unser Leben an. Might be so difficult. Vielleicht ist es schwierig. But let him do it. Aber lass du das erst tun. Amen. Amen. See that it is for his sake. Erkenne, dass es um seine Willen ist. Amen. Turn everything around. I start praying for them instead sie. Of cursing them. Sie zu verfluchen. And sometimes it's so difficult. Manchmal ist es schwierig. Amen. Those that have duped you in so many different ways. Die Menschen, die dich they will be duped. Hintergangen haben und die dich betrogen so haben. Many times. Oft schon. He said, bless and curse not. Segne sie und verfluche sie nicht. Amen. Bless, because what they have with them is Christ. Weil das, was sie da tragen, it's not Geld. Just money. Anything coming Geld. From you is Christ. Christus. Also if somebody gets in Christus. So he arose and went to Zarephath. And when he came to then he told the woman, fetch me something. Er hat dann zu der Frau gesagt, bring mir Wasser. And as she was going to fetch it, he called to her. And said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. Und wenn du schon dabei bist, noch ein bisschen Brot. And she said, as the Lord your God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel and a little oil. Cruise, and behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son. That we may eat it and die. The last food. Das letzte Essen. The last food. And God is saying, give it to me. Und Gott sagt, gib mir das. Give me the last food. Gib the last money. Essen, das letzte Geld. Amen. Amen. You know, if you come out everywhere today, hey, pastor want to take everything, the widow have. Das wird überall bei Instagram, das wird überall im Internet, dass dieser Psychopastor, dieser geldgierige Pastor will das letzte Essen einer armen, verwitweten Frau und ihrem Sohn nehmen. They follow the flesh and never the spirit. Sie folgen dem Fleisch, nicht dem Geist. They will condemn you that sie werden dich verurteilen und sagen, wieso no protest. Kriegst du nicht? That people going out du gehst and auf die Straße und kämpfst für diese Frau. Is that your job? Aber was ist deine Aufgabe? No, that is not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. Unbelievers protest. Ungläubige protestieren. We preach Christ. Wir predigen Christus. We don't go out to you know, that is not our job. That is not our lifestyle. Christ's kingdom is not that. Paul never protests. He goes there to tell people er geht dahin, the truth. Um zu predigen. The truth is what free people are not protesting. Das ist das, was Leute befreit. No religion is good. They protest a lot. Sie protestieren viel. And how is it changing anybody? Wie verändert es Leute? The government, they are not changed. Nothing is changed. Things get worse. Dinge werden schlimmer. They will condemn you for not obeying the flesh. Sie werden dich verurteilen, weil du das for not obeying them, for not living their life. Nicht ihr Leben lebst. They will condemn you. Let them condemn. They condemn Jesus. Then who are you? Are not different. Jesus is your life. Anders als Jesus. You are not different from him. Du bist nicht anders als Jesus. Amen. Mm. We don't do what they do. Wir tun nicht das, was sie tun. We do what Christ wants us to do. Wir tun das, was Christus von uns möchte. Amen. Amen. We go out. If they give us opportunity to speak to them, geben, we preach Christ to them. That's all. It's not about black and white. Es geht nicht um schwarz und weiß. It's not about black and white. If even that black and white problem is settled, there's still problem everywhere. There's still problem everywhere. Immer noch Probleme auf dieser Welt. People, they keep on rejecting Christ. Leute verweigern Jesus Christus weiterhin. I thank God for this woman that did not reject divorce. Diese Stimme nicht verweigert hat. That did not reject the divorce. Diese Stimme nicht verweigert hat. That did not reject the way. Diesen Weg. The way that, the way. You know, it's a way that gives me everything. Weg. It's a way. He did not reject that way. Verweigert. And say, what do you mean? Was soll das? If you eat it, then it's finished. Was ist, dann, you want to kill us before our, before the time comes. Vor unserer Zeit noch umbringen. I thank God, she did not ignore that voice. Ich danke Gott, dass sie diese Stimme nicht verweigert hat. Amen. Amen. You know God was going to sustain them. Gott wollte sie erhalten. Elijah, the widow woman and her son. Die Witwe und ihren Sohn. He knows his own. Er kennt seine Kinder. He knows those that belong to him. Er kennt sein Eigentum. Is somebody getting it? He knows how to take care of his soul. Er weiß, wie er auf seine Kinder aufpasst. Put something here. Go to look for. Lukas go to look for. And look at what Jesus said about the widow woman. Schau, was Jesus hier sagt über die Witwe. Look for. Lukas 4. From 24 are we there? 24 bis 27. And he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elijah. Do you see that? When the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land, but unto none of them was Elijah sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a widow, unto a woman that was a widow. You see there. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Sarephat bei Sidon. He knows your problem. Er kennt dein Problem. He knows what you are facing. Er weiß, was du vor Augen hast. Amen. He knows whatever is coming. Er weiß, was auf dich zukommt. He already knows everything. Er weiß es noch. Er weiß es. He said, you know, this. I don't know if this widow woman even know that the Lord knows her. Ich weiß nicht, ob diese Witwe wusste, dass der Herr sie kennt. You know, he said many widows were there. Es gab viele Witwen. That he sent him to just one. Hier wurde zu einer bestimmten nur geschickt. He did not say, you know, Elijah did not go to another. Und er ist nicht zu einer anderen Witwe gegangen. He obeyed the voice. Er hat der Stimme gehorcht. Of that very person, of who he sent him to. He obeyed the voice. Die Witwe hat der Stimme des Propheten gehorcht, der zu ihr gesandt wurde. You know, if he goes to another widow, wäre es zu einer anderen gegangen, hätte sie ihn nicht gehorcht. Is somebody getting it? It must be that widow. Es muss diese eine sein, weil der Herr wusste, dass sie einwilligen wird. Jesus is even saying it here after Jesus years sagt das nach Jahren, sagt er das hier nochmal. So also it talks about leper. So and many lepers were in Israel in the time of Elijah, the prophet. And none of them was clean, saying, saving Nama, the Syrian. Daddy, thank you. Amen. All of you know, up to 1,000 people can have the same problem. Tausende von Leuten können das gleiche. But you belong to a different father. Aber du gehörst zu einem anderen Vater. I don't know if somebody's talking. You don't. My father is not your father. Ihr Vater ist we can't even be in the same church and not have the same father. Wir können sogar in der gleichen Gemeinde sein und nicht den gleichen Vater haben. I just pray we have the same father. Ich bete, dass wir den gleichen Vater hier haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, and he explained to them. He helped them to know how he was going to sustain them. Und hat ihnen geholfen zu wissen, wie er sie erhalten würde. And they obeyed that voice. Und sie haben auch dieser Stimme gehorcht. This woman did not plan it down. Diese Frau hat das nicht geplant. But he just obeyed the voice of the Stimme, prophet, the man of God. Das Mann will you obey the voice of Jesus today? Wirst du der Stimme des Herrn gehorchen? And take to correction. Und dich verbessern lassen. Amen. And not reject it. Und es nicht verweigern. You know, for the widow woman, the how was going to be through Elijah. Für die Witwe war das wie durch Elias. And not through the king. Und nicht durch den König. You know, the God could have said, go to the king. Gott hätte sagen können, geh zu dem König. He did not say, go to the king, go to the palace. Nicht gesagt, is somebody getting something here? Can you see his how does not make any sense? Macht keinen Sinn. You know, he did not say, go to the king. Er hat gesagt, geh to feed you. Damit er dir Essen gibt. Amen. Then he said, feed my prophet. Gib zu jemandem, der noch nicht mal was hat, und bitte ihn um etwas. Then the food will never finish. Und dann wird das Essen noch niemals zu Ende gehen. But if you go to that to the king, König the food geht, is going to finish. Das Essen wird vorbeigehen. But this is the food that never there's no aber end to eat. Eine Speise, die nicht zu Ende gehen wird. And also, do you know that the king can also save people? Wisst ihr, dass der König auch Leute retten kann? Amen. The Lord did not do it that way. Aber der Herr hat es so nicht gemacht. Through the king. Durch den König. He have his own way. Er hat seine eigenen Wege. How he wanted to be done. Wie er es machen möchte. Whatever he revealed to you. Was immer er dir offenbart. And have his own time. Hab seine Zeit. Don't have your time. Reject your time. Zeit. Verweigere ignore deine your Zeit. Time. Ignoriere deine Zeit. Clear your time away from your head. Weg von deinem Herzen. If even you are seeing vision upon vision concerning time, don't go there. Lass nicht zu because Zeit Satan play with people's vision. Manipuliert, weil der Teufel arbeitet mit diesem Vision. Amen. He plays with people's vision a lot. He know that he will not will give you no rest. Er wird dir keine Ruhe he know that you will be thinking of that vision. Er weiß, dass du über diese Vision let nachdenken. Christ be your vision. Dass Christus deine Vision ist. Is somebody getting it? Amen. Amen. The how of the Lord does not das make any sense. Naturally, it could have been better for the king to help the widow woman. Weil es hätte mehr Sinn gemacht, dass der König der Witwe hilft oder dass der König sogar Elia hilft. Das amen. Hat Sinn gemacht. The palace is always full of food. Weil der Palast ist doch immer voll von Essen. Also for Elijah, it could have made more sense for Elijah to remain in the palace. Es but the Lord did not say so. His ways is so different. Bleibt, aber seine Wege sind anders. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Please. Don't forget this message. Vergiss diese Botschaft bitte nicht. The Lord does not accept all sacrifice. Der Herr amen. Akzeptiert nicht alle Opfergaben. It is not all sacrifice that he accept from er us. Akzeptiert nicht alle Opfergaben. Amen. He said the sacrifice of the wicked is an abomination unto him. Er sagt, die Opfergaben der Gottlosen sind ein Greuel für ihn. If you will do it out of love. Selbst wenn du es aus Liebe tust. Because that love is not Christ's love. Weil die Liebe ist ja nicht Liebe von Christus. If it is Christ's love, wenn es Liebe von Christus ist, wird die Herrlichkeit zu Christus gehen und nicht zu den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. You know Proverbs 10:22. Sprüche 10:22. That you are blessed does not mean it's coming from the Lord. Dass du gesegnet bist, heißt nicht, dass dieser Segen vom Herrn kommt. You know, he said, the blessing of the Lord make us rich and added no sorrow. Der Segen des Herrn macht uns reich und fügt uns kein Leid. That you are naturally blessed does not mean it is coming from Christ. Dass du gesegnet bist, heißt nicht, dass es von Christus ist. The The blessing of the Lord. Der Segen des Herrn. It means Satan have das heißt, es gibt auch einen Segen des Teufels. Praise Jesus. Halleluja. Also remember Ananias and Sapphira. Erinnert euch an Ananias und Sapphira. They were both destroyed. Sie wurden beide zerstört in der Gemeinde. But the church was moving on. Aber die Gemeinde ging it weiter. Did not stop the church. Das hat die Gemeinde nicht aufgehalten. Please, you know, learn to obey the voice lernt, of Christ. Der Stimme von Christus zu gehorchen. Stop allowing Satan to go through you to steal Kinder. Zulassen, dass der Teufel durch euch geht, um zu stehlen, like zu töten, zu zerstören. Genauso wie bei Ananias und Sapphira. Listen to the voice of the flesh. Wie, sie haben der Stimme des Fleisches gehorcht. Do you remember? Erinnert ihr euch they choose the voice of the flesh. Sie haben sich für die Stimme they des Fleisches gehorcht. Sie haben gedacht, sie hintergehen die Kirche. They are deceiving the Holy Spirit. Er wusste, dass sie den Heiligen Geist damit whatever you are hiding, it from the Holy Spirit. Was immer du täuschst, täuschst your business. Oder mir vormachst. You have the right to hide anything. Du machst es nicht mir vor, sondern dem Heiligen Geist. Es ist deine Sache. You can never hide anything from Christ. Du kannst nichts von Christus verbergen. Ananias und Sapphira thought they were dealing with people. Ananias und Sapphira dachten, dass sie Menschen täuschen, dass sie die Menschen der Gemeinde they täuschen, the pastor, the preacher. Dass sie den Pastor they, täuschen. They did not know it was sie about wussten nicht, Christ. Dass es um Christus about geht. He said, the disciples said, why have you lied against the Holy Spirit? Der Junge hat why gesagt, have you lied to the Holy Spirit? Wieso hast du zum Heiligen, hast du den Heiligen Geist angelogen? If you are coming to me, wenn du zu mir kommst, komm mit offenem Herzen. Coming to here is so dangerous for you. Weil diese Gemeinde ist gefährlich, wenn du nicht hier bist, um dein Herz zu öffnen. Just like it was so dangerous for Ananias and genauso wie es auch gefährlich war für Ananias und Sapphira. Ihr wisst, was ihnen passiert ist. Sie sind gestorben. Praise the Lord. Halleluja. My prayer always goes to especially God's children. Mein Gebet geht besonders als Kinder Gottes an Kinder Gottes, die hungrig sind auf die Wahrheit. I don't pray for the whole world. Ich bete nicht für die ganze Welt. You know, like Jesus. Wie Jesus. Look at John 17. Johannes 17. John 17. John 17. Johannes 17. Look at Jesus here. What is ich habe euch Jesus an, was ihr hier sagt. Johannes 17, Vers 9. He said, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are mine. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Those that want to save the whole world. Die Menschen, die ganze Welt retten wollen. Amen. I only know you if you come here. Ich kenne dich nur, wenn du hinkommst. I know how many times you come. I know how you participate. Du hier bist. Once you come to Christ, choosing Christ. Wenn es um Christus geht. I know I can only. That is what I can see. Das ist das, was ich sehe. That you know I can see. You know Jesus Christ. Pray for those that are with him. Für die Gebete, die bei ihm waren. Amen. He said he did not pray for the whole world. Er hat nicht für die ganze Welt gebetet. He prayed for those that listen to him. Die, die ihm zuhören. And choose him. Und sich für ihn and entschieden not for those that refuse to und nicht choose die, die him. Sich gegen ihn that refuse haben. To listen to und him ihn verweigert haben, ihm nicht zuhören. We close with James 1. Jakobus 1. James 1. Go to James 1. Let us close with that. Amen. Amen. Please, you have heard the word. Ihr habt das Wort gehört. You have heard a lot of things today. Gehört heute. Please repent. Tut bitte Buße. Love to repent. Lieb Buße zu tun. Don't hate repentance. Hasse Buße nicht. You know the name of God. You know what he loves most is reward, return, repent, repeat. So all the re. Because man was out of him. He wanted back. Return. Liebt Rückkehr. You see, we love that word, Amen. Liebt Rückkehr. We love repentance. It's not just. It's not because of me. Nicht wegen mir. But because of you. Aber wegen dir. Amen. Amen. I don't want Satan to destroy you. Ich will nicht, dass der Teufel euch zerstört. I don't have anything gain. I don't have anything to gain if you have it your way or Christ's way. Ich habe nichts davon, ob du es auf Christus Weise oder auf deine Weise machst. Amen. Amen. So, but please. Let it be him. Das Amen. James 1. Jakobus 1. No, verse 19. We'll quickly read. 19. He said, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab alle Schmutz und allen Reste von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Then in verse 22 it says, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. You have heard a lot of message. Wir haben viel gehört heute. And are you going to be the doer? Und wenn wir die Täter des Wortes sein oder nur die Hörer? Are you going to repent and say, Father, I have chosen you? Sagen, Vater, ich habe mich für dich entschieden. I thank you that you have forgiven me all my sins. Du schon vergeben hast. Amen. We don't beg for forgiveness. Wir betteln nicht um Vergebung. You know, we thank him. Wir danken ihm für die Vergebung. Amen. Before you even commit those Bevor sins, wir diese Dinge getan you. Haben, hat er uns schon vergeben. Amen. Amen. You start thanking him for the forgiveness. Wir danken ihm für die Vergebung. Now I repent, darling. Jetzt tue ich Buße. Help me to do Hilf mir, way. Es auf deine Weise zu tun. Help me to Hilf have, mir, that your time become meine, my time. Deine Zeit meine Zeit. I erase the time I have ich radiere die Zeit. It's not my time, it's your time. Es ist deine Zeit und nicht meine. Just somebody get in. Amen. Amen. For if any man be hearer, verse 23, of the word, and not the doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, and continued therein, not just going there, and not, you not visit there, you continue to live there. Sondern weiterhin in dieser Wahrheit bleibt. You continue to live in the truth. It is not visiting the truth. Nicht die Wahrheit besuchen. It's not a pursuit. You know a pursuit. That's Dutch. Ab und zu in der Wahrheit. You sometimes you go. No, it's forever. Dann für immer darum bleiben. You live the truth. You live the Wahrheit. Truth forever. It become your lifestyle. Christ truth become your lifestyle. Die Wahrheit von Christus dein Lebensstil. It is so hard to go to the other side. Es fällt dir schwer die andere Seite Amen. Zu nehmen. Praise the Lord. Hallelujah. But whosoever looketh into the perfect law, verse 25, and continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Let the Lord be your way. Lass Amen. Du, dass der Herr dein Weg ist. Allow Christ to be your way. Dass Christus dein Weg ist. Remove that old way that you have been going through. Und verbanne diese alten Wege, Amen. Die du gegangen bist. Amen. Amen. So, if there is